Hi. Oi. Hallo. We are Reinhard und Daniel. So Wir wie sind Reinhard und Reinhard und Daniel. Daniel. And what are we going to talk about? Und worüber Mr. wollen wir heute Michelangelo-Fahrer. reden? Let's see. Ich weiß nicht. He doesn't know. Er weiß es Yeah, nicht. that's right. Well, my team told me what to talk about. I Aber mein mean, Team people hat mir also need gesagt, to feel worüber wir sprechen proactive. sollen. They told me I need to talk about grieving the Holy Spirit. Sie haben gesagt, ich soll darüber reden, wie man Identify den Heiligen Geist yourself in betrüben Jesus, kann. the Spiritual Und Son. The Holy Spirit is the third person of the Godhead. wisst ihr, der Heilige The Geist ist spiritual ja Son die has dritte the third Person der person of Gottheit, the der Godhead. Dreieinigkeit. Without the Holy Spirit, nothing supernatural is going to happen in your life. So you Und speak ohne den Heiligen yourself Geist wrong and wird somebody in deinem else get Leben off, nichts therefore Übernatürliches things are not passieren. forgiven. He's the expression of the supernatural power of God. Er ist der Ausdruck der übernatürlichen Kraft Gottes. He hovered over the waters when God released his supernatural power to create. Er schwebte über dem Wasser, als Gott seine übernatürliche Kraft freisetzte, um zu kreieren. Jesus didn't start to do a single miracle until the Holy Spirit was upon him. Jesus hat kein einziges Wunder gemacht, bis der Heilige Geist auf ihm war. The disciples were not allowed to preach the gospel. Und die Jünger hatten nicht die Erlaubnis, das Evangelium zu verkündigen. And they had to wait in the upper room until the Holy Spirit came upon them. Sondern sie mussten im oberen Zimmer warten, bis der Heilige Geist auf sie kam. So the Holy Spirit is key in the whole supernatural lifestyle. Also der Heilige Geist ist der Schlüssel des übernatürlichen Lebensstils. But something that people forget a lot is that he's a person. Aber etwas, was viele Leute vergessen, ist, dass er eine Person ist. He's not a force, he's not a power, he is a person. Er ist nicht einfach eine Kraft oder eine Macht, sondern eine Person. And as a person, he has feelings. Und als eine Person hat er auch Gefühle. It's very interesting that we have to really learn to relate to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit differently. Es ist sehr interessant, die Tatsache, dass wir lernen müssen, mit Gott, dem Sohn und dem Heiligen Geist auf verschiedene Art und Weise in Beziehung zu treten. You know, because they're three different personalities. Weil sie haben drei verschiedene Persönlichkeiten. Even though they're all God, yet they're three different personalities. Obwohl sie alle Gott sind, haben sie drei verschiedene Persönlichkeiten. And the personality of the Holy Spirit is very, very sensitive. Und die Persönlichkeit vom Heiligen Geist ist sehr, sehr feinfühlig. Because he's very sensitive, he can be grieved. Und weil er so feinfühlig ist, kann er betrübt werden. It's interesting that the Bible never says don't grieve the Father. Es ist sehr interessant, dass die Bibel nie sagt, betrübe nicht den Vater. Neither does it say don't grieve Jesus. Und es sagt auch nicht betrübe Jesus. But it warns us not to grieve the Holy Spirit. Aber es warnt uns nicht, den Heiligen Geist zu betrüben. Look, let me explain this to you. Schaut, ich möchte euch das erklären. If you grieve the Holy Spirit, wenn du den Heiligen Geist betrübst, the Holy Spirit is not going to move out of you. Dann wird der Heilige Geist nicht ausziehen. We know that the Holy Spirit lives inside of us. Weil wir wissen ja, dass der Heilige Geist in uns lebt. The Bible says our body is the temple of the Holy Spirit. Weil die Bibel sagt, dass unser Körper, unser Leib, der Tempel vom Heiligen Geist ist. The temple has several rooms. Und der Tempel hat verschiedene Zimmer. So vários cômodos. So the Holy Spirit's not going to move out when you grieve him. He's going to remain in you. Der Heilige Geist wird nicht ausziehen, wenn wir ihn betrüben. Er wird bleiben. Because when the Bible says don't grieve the Holy Spirit in Ephesians 4, weil wenn die Bibel in Epheser 4 sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist. It says with whom you have been sealed until the day of redemption. Vers 30, Jesus. Dann sagt es, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. So he's not going to move out. So er wird nicht ausziehen. But he will simply not manifest his active power. Aber er wird seine aktive Kraft nicht manifestieren. Not going to do this anymore. Er wird das nicht mehr tun. It's like he's so sensitive, like the wife. Er ist so feinfühlig wie eine Ehefrau. You know, we guys, we talk, we fight things out, we get over it. Weil wir Männer, wir reden über die Dinge, wir streiten und dann ist das zu Ende. No, with Daniel, I don't have to be careful what I say. Aber mit Daniel muss ich nicht vorsichtig sein, was ich sage. Wake up! Hey, wach mal auf! Look at yourself! Schau dich mal an! Jesus, what time did you go to bed? Hey, Jesus, um welche Zeit bist du ins Bett gegangen? If I say this to Debbie, so far, wenn ich so Debbie? Mit Debbie reden würde. So, what does it mean? Okay, also, was bedeutet das? It means that the female person is so much more sensitive than us male person. Das bedeutet, dass die weibliche Person viel feinfühliger ist als die männliche Person. That's why we have to treat the Holy Spirit with very, very special care. Und deshalb müssen wir den Heiligen Geist mit mehr Vorsicht behandeln. Because what happens if my wife gets upset? She's not gonna move out of my house. She's not gonna divorce me. Weil was passiert, wenn ich meine Frau verletze mit meinem Verhalten, dann wird sie nicht ausziehen oder sich von mir scheiden lassen. But she might sit in the bedroom and not come out to be with me in the living room. Aber vielleicht wird sie im Schlafzimmer bleiben und nicht zu mir ins Wohnzimmer kommen. So while she's still present, also obwohl sie dann immer noch gegenwärtig ist, I don't experience her manifest presence and intimacy. Erlebe ich nicht diese Intimität und die manifestierte Gegenwart von ihr. So once we understand this, we have to learn to walk carefully with the Holy Spirit. Und wenn wir das mal verstehen, dann müssen wir wie lernen, vorsichtig mit dem Heiligen Geist zu wandeln. Look, the Bible says that when Jesus came out of the water, the Holy Spirit came upon him like a dove. Schau, es sagt, dass als Jesus aus dem Wasser kam, da kam der Heilige Geist auf ihn wie eine Taube. When the dove lands upon your shoulder and you want the dove to remain, you can't walk around the harbor you want to. Und wenn eine Taube auf deine Schulter kommt und du umhergehst, dann musst du vorsichtig gehen. Du kannst nicht gehen, wie du willst. John said, Johannes sagte, saw the Holy Spirit descend upon him like a dove and remain. Ich sah den Heiligen Geist wie eine Taube auf ihn kommen und dort bleiben. Und er permaneceu. If you want the dove remain, you've got to walk very carefully and gently. Wenn du möchtest, dass deine Taube auf dir bleibt, dann musst du ganz vorsichtig vorwärts gehen. So we have to learn what grieves him. Und deshalb müssen wir lernen, was ihn betrübt. Ich habe schon darüber nachgedacht, ein Buch über den Heiligen Geist zu schreiben. But I'm just gonna give you some clues here. Aber ich werde euch jetzt einfach ein paar Tipps geben, oder? What grieves him? Was ihn betrübt? Well, the context of Ephesians chapter 4, where it talks about don't grieve the Holy Spirit, is very clear. Also der Kontext, wo steht im Epheser 4, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen, ist ganz klar. Don't talk bad about each other. Redet nicht schlecht übereinander. Don't criticize one another. Kritisiert einander nicht. Forgive one another. Vergibt einander. And it continues in chapter 5, verse 1, which of course is the same context. Und es fährt dann weiter im Kapitel 5, Vers 1, welches natürlich im gleichen Kontext ist. The imitators of God is beloved children and be kind to one another and love one another. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe und seid sanftmütig miteinander. So whenever I walk not in love towards my brothers and sisters, I grieve the Holy Spirit. Das bedeutet, dass wenn ich nicht in der Liebe wandeln gegenüber meinen Geschwistern, dann betrübe ich den Heiligen Geist. When I criticize my brothers and sisters, I grieve the Holy Spirit. Wenn ich meine Geschwister kritisiere, dann betrübe ich den Heiligen Geist. When I talk behind the back, I grieve the Holy Spirit. Wenn ich hinter ihrem Rücken rede, dann betrübe ich den Heiligen Geist. Look, the context even tells us why. Und der Kontext erklärt uns auch weshalb. Don't grieve the Holy Spirit with whom you were sealed until the day of redemption. Betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. The same Holy Spirit that sealed you to make your salvation secure also sealed your brother who you talk bad about. Weil der gleiche Heilige Geist, mit dem du versiegelt bist, der gleiche Heilige Geist hat auch deine Geschwister versiegelt. So it grieves him when you talk bad about your brother whom he also sealed for the day of redemption. Das bedeutet, es betrübt ihn, wenn wir schlecht über unsere Geschwister reden, die der Heilige Geist auch versiegelt hat für den Tag der Erlösung. Romans 5 verse 5 says this. Romans 5:5 sagt folgendes. That the love of God has been poured out in our hearts by whom? Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch wer? By the Holy Spirit. Durch den Heiligen Geist. So if the Holy Spirit generously gives you agape love into your heart. Also wenn der Heilige Geist im Überfluss diese agape Liebe in unser Herz ausgießt. And you don't use that agape love. Und du diese Agape-Liebe nicht brauchst, it grieves him. Dann betrübt das ihn. I've given you the love to love your brother, and you don't even use his love and love him. Er ist dann wie, ich habe dir doch diese Agape-Liebe in dein Herz gegeben und du gebrauchst diese Liebe nicht. It's grievous to the Holy Spirit. Das betrübt den Heiligen Geist. Now there are many other things we could say. Da gibt es viele andere Dinge, die wir auch darüber reden könnten. Thing that grieves the Holy Spirit more than any other thing is that we don't walk in love. Aber was den Heiligen Geist mehr betrübt als alles andere ist, dass wir nicht in der Liebe wandeln. You see, Jesus was moved with compassion. Seht ihr, Jesus war gefüllt mit Mitgefühl. No wonder the Holy Spirit remained upon him. No. Da wundert es nicht, dass der Heilige Geist auf ihm blieb. No wonder the Holy Spirit constantly manifested himself. Und da wundert es nicht, dass der Heilige Geist sich immer durch ihn manifestierte. Here's my question. So hier ist meine Frage. Do you want to learn to walk with the Holy Spirit carefully? Möchtest du es lernen, sorgfältig mit dem Heiligen Geist zu wandeln? Pray this prayer. Dann bet dieses Gebet. Say, precious Holy Spirit. Sag, kostbar Heiliger Geist. I long for you, I desire you, I crave your manifest presence. Ich sehne mich nach dir, strecke mich nach dieser manifestierten Gegenwart von dir aus. Will you please, in your kindness, teach me not to grieve you. In deiner Güte kannst du mich bitte lernen, dich nicht zu betrüben. Will you be patient with me when I criticize my brother and my sister and quickly tell me that I'm grieving you? Sei bitte geduldig mit mir, wenn ich meine Geschwister kritisiere und sag es mir schnell, dass ich dich betrübe. So that I can change my heart and repent. So dass ich mein Herz ändern kann und umkehren kann. Und sorgfältig mit dir wandeln kann. If you like the video, click it and tell us. Wenn du das Video mochtest, dann klick Like und sag es uns. Share videos, Daniel loves your comments. Und teil das Video und Daniel liebt eure Kommentare. Send us comments too. Also schreibt uns auch Kommentare. Thank you guys. Danke Leute. We'll see you again. Wir sehen uns wieder.